Wake up, kid. It's half past the youth. Ain't nothing really changing but the date. You a grand slammer, but you know Babe Ruth. You gotta learn how to relate. I'll be swinging from the pearly gate. I got all the answers. Lo and behold, you got the right key, baby, but the wrong key. Hallihallo, ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dialekten-Podcasts aus der Eierschachtel. Und alles, alles Liebe und Gute für das Jahr 2012, auch wenn es schon der 22. Januar ist, fangen wir doch diese Folge jetzt einfach mal an. Herzlich willkommen zu der Podcast. Abstrakte Suche wird abstrakter denn je, beziehungsweise nicht wirklich, aber ich habe mir da schon vorgenommen, ein paar Veränderungen zu machen. Und zwar, es reicht ja, dass dieser Podcast ein bisschen fauvistisch ist, aber ich denke, ihr könnt es hören, die Qualität wird ein bisschen besser, wobei ich das jetzt mit meinem alten iPod aufnehme, denn ich habe mir vorgenommen, einen Podcast pro Woche zu machen, beziehungsweise immer sonntags, wenn meine liebe kleine Schmusi in der Kirche ist. Und ja, was passierte diesen Sonntag? Also erstens, mein Internet geht nicht. Ich habe keine Ahnung, wann ich das Ding hochstellen werde. Und zweitens, mein alter iPod, also mein alter neuer iPod, mein anderer iPod, genau, man kann so sagen, mein anderer iPod hat den Geist aufgegeben. Doch das ist alles was für die Wutanfall-Rubrik, die hinterher kommt. Was ist passiert seit dem letzten Podcast? Also eigentlich sehr, sehr viel. Unter anderem, ich war ja in Japan, habe sehr viel aufgenommen und ich denke, ich werde es nie hinkriegen, das Ganze so zusammenzuschneiden und zurechtzuschneiden. Also habe ich entschlossen, einfach mal jetzt, wenn ich mit diesem kleinen Podcast hier fertig bin, eine Japan-Folge zu machen und zwar so eine Zusammenfassung. Das wird nicht sehr lang sein, aber auf jeden Fall wird es früher fertig sein, als wenn ich versuchen würde, diese circa 30 Stunden zusammenzuschneiden, die ich da aufgenommen hatte. Denn in Japan schläft man ja angeblich nie. War das in Japan oder Las Vegas? Naja, ist jetzt auch eigentlich egal. Auf jeden Fall, wir schliefen nicht wirklich. Ich auf jeden Fall nicht. Ich konnte mich so... Ich war ja ein paar Wochen dort und kurz vorm Schluss fing ich an, mich zu gewöhnen. Also Tag und Nacht und sowas. Naja, ich denke, ihr wisst, wovon ich rede. Ich hoffe, dass das nun qualitativ viel besser ist als der Fauvismus, den ich normalerweise produziere. Denn, wie gesagt, ich habe jetzt eine Eierschachtel, in der ich drinnen bin. Ja, das klingt jetzt wirklich blöde, aber es ist so. Und zwar, ich habe halt eben Oldschool-Tricks rausgesucht. Ich habe mir erstmal so einen Schaumstoff-Dingsbums fürs Mikro gebastelt. Da gab dann mein neuer iPod seinen Geist auf irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es am Schaumstoff-Dingsbums lag. Und dann habe ich mir eine Eierschachtel gebastelt, die noch ausgeweitet wird, denn ich habe noch nicht so viele Eierkartons. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Eierkartons kennt. Die sind normalerweise... Also wurden früher auf jeden Fall für Akustik verwendet. Und ja, mal sehen, ob das wirklich besser ist als meine alten Podcasts oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich werde es mir ein bisschen anhören. Wenn ich mir alles anhöre, dann stelle ich es vielleicht nicht online. Die Podcast-Kollegen kennen das, schätze ich mal. Also auf jeden Fall die nicht wirklich professionell sind. So, also ich bin ja auch kein Profi-Podcaster, sondern ein Hobby-Podcaster. Und wenn ich mich da so reden höre, dann, ja, ich denke, ungefähr 95% all meiner Folgen würde ich nicht ins Internet stellen. wenn ich mich da hören würde. Naja, aber auf jeden Fall für diese zwei, drei Zuhörer, Hörer und Hörerinnen. Heute wollte ich mal über einen Menschen reden, aber leider funktioniert mein Internet nicht, also kann ich euch nicht ein Stück davon vorspielen, noch nicht, vielleicht später irgendwann mal. Und zwar, es geht um Gustav Leonhard. Es wird mit einem DT am Ende geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr den Menschen kennt. Das ist ein Mensch, der ist diese Woche von uns gegangen. Es ist ein sehr, sehr großer Musiker, wirklich ein Gigant unter den Musikmenschen. Alle die, die klassische Musik mögen, wissen, wovon ich rede. Denn vor Gustav Leonhard, Entschuldigung, ich habe meine Eierschachtel bewegt, vor Gustav Leonhard war ein Instrument beinahe verschwunden. Und zwar im Französischen heißt es Clavecin. Und das ist so ein altmodisches Klavier. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, denn ich habe nicht meine Translators und mein Wikipedia und sowas, was ich normalerweise nütze, um an Informationen zu kommen. Und also ich habe erstmal festgestellt, wie abhängig ich vom Internet bin. Und zweitens, abhängig, aber nicht süchtig, also auf jeden Fall, denn ich schaffe es jetzt, meinen Facebook-Account einmal pro Woche, und zwar sonntags zu gucken. Und natürlich, Dankeschön, lieber Murphy, also falls ihr Murphy's Law kennt, denn heute wollte ich Facebook gucken, ins Internet gehen, Podcast hochladen, machen und sowas. Und erstens, mein iPod gibt auf und das Internet funktioniert nicht. Und es funktioniert immer noch nicht. Mein Modem zeigt Orange, also so rot-gelblich. Und es sollte eigentlich auf grün stehen. Und das nervt mich. Gut, machen wir mal jetzt eine Wutanfallsfolge, beziehungsweise den Teil, den ich weniger mag, der aber sein muss. Pass einfach auf, dass dich niemand sieht, oder wenn, lass sie dich nicht erkennen. Solltest dich nicht zu auffällig bewegen und auf keinen Fall rennen. Es gibt ein paar einfache Regeln, das ist alles nicht so schwer. Und du kannst sagen, hinterher, es war nichts, nur ein Wutanfall mehr. Es war nichts, nur ein Wutanfall. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich heute ein bisschen genervt bin, denn wie vorhin erwähnt, also erstens, mein neuer iPod ist viel schlechter als mein alter iPod, und ich nehme das jetzt mal mit dem alten auf, und der Scheiß daran ist, dass ich jetzt irgendwie ein iTunes finden muss, oder keine Ahnung, wie ich das jetzt schaffen werde, dieses Ding da vom iTunes zu kopieren, also ins iTunes zu kopieren, ohne die ganze Library auf meinen alten iPod zu kopieren und das Ganze zu synchronisieren und sowas. Also, liebe Mac-Leute, jetzt wo Steve Jobs nicht mehr da ist, könnt ihr das doch ändern. Wieso kann man auf ein iPod nicht auf, also nicht, wieso muss ein iPod mit einem iTunes synchronisiert sein? Ich finde das scheiße und ich finde das richtig schwachsinnig. Es wäre viel, viel besser, wenn ich einfach auf meinen iPod Zugriff hätte, ohne das synchronisieren zu müssen, und zwar vom egal welchen Computer. Ich weiß, es gibt Programme, die das für mich machen, doch ich kann diese Programme heute nicht bekommen, denn mein scheiß Internet geht nicht. Natürlich, irgendwas geht immer nicht. Und lieber Murphy, ich weiß nicht, ob ihr The Murphy's Law kennt. Falls nicht, informiert euch, denn das ist wirklich, wirklich hier die Sache. Ich hätte es mir eigentlich denken müssen, denn ich habe gesagt, ich mache Sonntag nichts, also Sonntagvormittag nichts außer Podcast und Facebook und sowas. Und natürlich, das Internet geht nicht, mein iPod geht nicht, und das kotzt mich wirklich an. Das ist aber eigentlich auch das Einzige, denn normalerweise geht es mir saugut. Das 2012 ist zurzeit ein super Jahr, hoffen wir, dass es so bleibt, auch mit der ganzen Krise und alles. Und ich bin Restaurator. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Normalerweise vielleicht ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Restauratoren sollten weniger Arbeit haben, denn mit der Krise gibt es ja weniger Geld. Doch die Leute, die Bilder restaurieren, die sind nicht wirklich von der Krise betroffen. Eher im Gegenteil. Die kaufen mehr Bilder, da sie billiger sind. Und so habe ich auch viel mehr Arbeit. Das finde ich toll. Und außerdem mache ich auch viel mehr Kunst, seit ich nicht mehr bei Facebook bin. Und das könnt ihr auf meinem Blog sehen. Einfach The Wizard of Avignon, also der Zauberer von Avignon in Englisch, googeln. Und da kommt ihr schon auf meinem Blog. Und hören wir uns jetzt einfach mal das Ende des Wutanfallslieds von der Gruppe Die Sterne. In Gedanken an Gustav Leonhard, den ich jetzt nicht vorstellen kann, nicht wirklich, denn das Internet fehlt. Also viel Spaß, das war's von mir. Ein schönes 2012, euer Rom-Vagabund aus der Eierschacht.